Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piratenfraktion spricht Kollege Marschik. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und ja, auch lieber Stream. Wenn ich hier ganz neutral sitze und mir so die Reden anhöre, muss ich mich fragen, habe ich irgendwo vergessen, ein Ticket zu lösen für die Zirkusveranstaltung hier? Oder? Also, ich habe jetzt in der letzten Rede, Entschuldigung, er muss so viel sagen, ich habe nicht ein Wort zum Haushaltseinzelplanung 2 gehört. Nicht ein Wort! Nicht ein einziges! Ich möchte mich da gerne an unsere Anträge halten, die wir gestellt haben zum Einzelplan 2 und nicht über irgendwelche Wahlniederlagen und so ein ominöses Frühjahr reden. Und zur West-LB übrigens, da sollten Sie alle irgendwie ein bisschen den Ball flach halten. Das hier einseitig zuzuweisen, finde ich ein bisschen, naja, gut. Ich will auch nicht nochmal sagen, dass schon alles gelaufen ist. Ich halte mich tatsächlich an unsere Anträge und da ging es in diesem Einzelplan 02 im Bereich der Ministerpräsidentin darum, dass wir vorgeschlagen haben, eine Erhöhung des Budgets zu machen, um eine Abteilung einzurichten, die sich mit dem Thema Open Government beschäftigt. Denn die Ministerpräsidentin hat im Rahmen der Regierungserklärung gesagt, dass das Thema Open Government jetzt Chefsache wäre, ihr Thema, und dass die Staatskanzlei hier federführend wäre. Das habe ich in der vergangenen Legislaturperiode übrigens auch lesen können, aber seitdem, was ist passiert? Nix, nur hohle Worte und keine Taten. Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore hat einmal gesagt, dass die, ich zitiere mit Verlaub, globale Informationsinfrastruktur nicht bloß eine Metapher für eine funktionierende Demokratie sein wird, sondern tatsächlich, dass sie das Funktionieren der Demokratie verbessern wird, indem sie die Teilhabemöglichkeit für die Bürger erweitert. Zitat Ende. Fraglich ist nur für mich, wie das hier in NRW gelingen soll, wenn die Landesregierung untätig bleibt. Denn konkrete Pläne oder einen Zeitplan haben sie bis jetzt nicht vorgelegt. Im Hauptausschuss wurde unser Budgetantrag dann abgelehnt, der den Facharbeitskreis ermöglicht hätte, um das Thema zeitnah anzugehen. Hier im Plenum haben wir gesagt, dass eine Abteilung bei IT-NRW eingerichtet werden soll, die sich mit der entsprechenden Veröffentlichung von Daten befassen soll. Auch das wollten sie nicht. Und eine Erklärung, wieso Sie den Antrag abgelehnt haben, habe ich auch nicht gehört. Das ist Fehlanzeige. Das, meine Damen und Herren, Kollegen, wäre immerhin ein erster Schritt in Richtung echter Transparenz gewesen. Der Landesbetrieb Information und Technik, der hat zahlreiche Daten digital zur Verfügung. Konkret haben wir Piraten schon im letzten Jahr die Veröffentlichung einiger dieser Daten zum Thema kommunale Haushalte gefordert und das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass die Daten aus einigen Kommunen noch fehlen würden. Entschuldigung? Würden Sie das als Entschuldigung akzeptieren, wenn Sie eine Anfrage stellen? Da wird gesagt, ja, tut mir leid, ich habe nicht alle Daten, ihr kriegt jetzt gar keine Antwort. Veröffentlichen Sie doch diese Daten und fügen Sie die fehlenden einfach später hinzu. Solange wir nicht mit so kleinen Schritten beginnen, sind das hier alles nur Ankündigungen und heiße Luft. Und ich verweise dazu gerne nochmal auf die Visualisierung des Haushalts durch unsere Fraktion. Der Kollege Bolte von den Grünen hat sich zuletzt geäußert, dass er froh sei, dass die Open-Government-Strategie der Landesregierung ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und zu mehr Beteiligung im digitalen Zeitalter sei. Ich glaube nicht, dass wir vom selben reden. Ich sehe da irgendwie keinen Anstoß und keinen Schritt in irgendeine Richtung. Ich frage, gibt es dafür Gutachten, Vorschläge, Pläne? Nö. Gibt es dafür irgendwie Diskussionen und wenn ja, wo? Und warum werden wir an diesen Diskussionen nicht beteiligt? Wollten Sie nicht die Regierung der Einladung sein? Habe ich so im Ohr. Jeder Antrag der Opposition zu diesem Thema, zum Thema Open Government, bisher wurde abgelehnt. Was hat das bitte mit konstruktiver Zusammenarbeit und Einladung zu tun? Ich kann nur wieder vorschlagen, ich kann nur darum bitten, dass Sie bei diesem Thema mit uns zusammenarbeiten. Wir haben die Expertise zu dem Thema und die ist sogar kostenlos. Rufen Sie diese Expertise ab. Um noch einmal Al Gore zu zitieren, mit Verlaub, das Internet bringt Folgen, die sind sogar größer als Fußball. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marschik. Für die Landesregierung hat Frau Ministerin Dr. Angelika Schwall-Dürren das Wort. Für die Piratenfraktion spricht Kollege Marschik. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und ja, auch lieber Stream. Wenn ich hier ganz